dir, wo wir sitzen am Rheinlake, ist es nicht unweit von hier. Das Literaturhaus befindet sich dort. Und in diesem Literaturhaus am Mühlweg, da kann man derzeit eine Ausstellung besuchen, die sich dem Malik Verlag widmet. Einem Verlag aus der Weimarer Republik, der einer der bedeutendsten linken Verlage wurde. Und in diesem Verlag wurde auch ein Hallenser Literat verlegt, Ernst Ottwald. So heißt er, der in Halle ins Gymnasium gegangen ist und ein Buch auch über seine Zeit in Halle geschrieben hat. Und zwar das Buch oder den Roman Ruhe und Ordnung, erschien 1929. Ein Roman, in dem Ottwald sein aktives Mitwirken am Kapp-Putsch 1920 in Halle beschreibt und darin erzählt. Ernst Ottwald, der dann später aber sozusagen einen politisch radikalen Seitenwechsel unternommen hat und Kommunist wurde und der KPD beitrat, hat dann aber eben 1929 genau dieses Buch Ruhe und Ordnung herausgegeben, damals im Malik Verlag erschienen und vor ein paar Jahren dann wieder veröffentlicht wurde es, nämlich in Halle im Hasen Verlag. 2014 ist es da rausgekommen, Ruhe und Ordnung, Roman aus dem Leben der nationalgesinnten Jugend. So der gesamte Titel von Ernst Ottwald, von dem Buch. Ein Buch, dem wir uns jetzt hier am Rheileck widmen wollen. Es ist sozusagen der richtige Ort, glaube ich, genau für dieses Buch und für diesen Roman. Und zwei, die genau den Roman gelesen haben von Ernst Ottwald, sind Christina und Lukas. Schönen guten Morgen, schön, dass ihr hier im Morgenmagazin seid. Guten Morgen. Ja, hallo. Warum ist dieses Buch Ruhe und Ordnung euch in die Hände gefallen? Was war der Hintergrund, dass ihr das gelesen habt? Christina. Ja, ich glaube, es ist nicht nur schön, dass wir hier im Rheileck sitzen und dieses Buch lesen, weil wenige Schritte entfernt das Literaturhaus ist im Mühlweg, sondern weil auch im Mühlweg Ernst Ottwald selbst gelebt hat. Als er in Halle war, er ist nämlich gar nicht in Halle geboren, aber hier hingekommen, um hier aufs Gymnasium zu gehen. Und wenn man dieses Buch liest, Ruhe und Ordnung, dann ist das so eine halbe Stadtvermessung eigentlich. Also ganz viele Orte, die man kennt, wenn man sich in Halle bewegt, die kommen in diesem Buch vor. Und schönerweise habe ich dieses Buch gelesen, weil ich Korax gehört habe. Und Steffen Händel, der ja diese aktuelle Ausstellung kuratiert hat, darüber sprach. Und dann bin ich sofort in die Bibliothek gerannt und habe mir das geholt. Ja, bei mir war es so, dass ich, als ich nach Halle gezogen bin, Lust hatte, mich mit der Geschichte von Halle auseinanderzusetzen, auch weil ich wusste, dass Halle eine Stadt gewesen ist, in der die Arbeiterbewegung eine große Rolle gespielt hat und wo die Arbeiterbewegung auch sehr links stand. Und ich dachte mir, es lohnt sich irgendwie versuchen rauszufinden, was sich für Sachen hier in Halle abgespielt haben. Und dann ist mir dieses Buch eben empfohlen von Ernst Ottwald und es gilt auch so ein bisschen ja als einer der großen Halle-Romane. Der zur Zeit des Kapp-Putsches spielt, also einen konterrevolutionären Putsch, bei dem er da auch noch aktives Mitglied war. Können wir da mal reinschauen, worum es da genau in Ruhe und Ordnung geht, was da sozusagen über dieses 1920 in Halle erzählt wird von Ernst Ottwald? Genau, der Kapp-Putsch spielt da eine Rolle, wo eben Ernst Ottwald als Freikorpssoldat halt teilnimmt. Aber der Ausgangspunkt ist eigentlich schon früher, nämlich während des Ersten Weltkrieges. Und Ernst Ottwald beschreibt, wie er diese Kriegszeit als Schüler wahrnimmt und ein kriegsgeschädigter Lehrer zum Beispiel da ist und der Krieg eigentlich den ganzen Hintergrund des ganzen Erlebens halt irgendwie bestimmt, aber auf eine ganz seltsame Art und Weise. Er beschreibt nämlich an einer Stelle, seit 4 Jahren geht dieser Krieg, aber es wirkt, als ob dieser Krieg schon immer da gewesen wäre und es wird eigentlich zu einer Normalität, dass eben Mitschüler eingezogen werden oder dass Mitschüler mit Trauerflor erscheinen, weil halt klar ist, ihr Bruder oder ihr Vater sind im Krieg gefallen und diese Dumpfheit und eine Zeit, wo der Krieg gar nicht mehr so getragen wurde von der anfänglichen patriotischen Begeisterung, sondern wo er sich dumpf als Stimmung überall drauflegt. Das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt und Hintergrund für diese ganzen Geschehnisse, die dann folgen. Ja, sich dumpf als Stimmung drauflegt, aber gleichzeitig auch schon irgendwie zeigt, was dieser Nationalismus da für eine Hülle bildet, dafür, dass diese ganzen Morde einfach gerechtfertigt sind. Also, wie du sagst, beschreibt er, die Leute kommen in die Schule und jemand aus ihrer Familie ist gestorben im Krieg und die sind gar nicht wirklich davon berührt, sondern diese Kategorien Vaterland und eben auch die Kategorien Ruhe und Ordnung, die dann dieses ganze Buch durchziehen, erscheinen da schon irgendwie einfach als so nationale Rechtfertigungsstrategien für Dinge, die eigentlich irgendwie gar nichts mehr mit dem Leben der Leute so richtig zu tun zu haben scheinen. Das als Ausgangssituation nehmend, was passiert sozusagen in dieser Zeit hier in Halle? Also wie hat sich das dann einerseits, ne, so die Freikorpssoldaten, andererseits eben auch durch die revolutionären Märzkämpfe eigentlich auch, also oder die mitteldeutschen Märzkämpfe haben ja hier auch sozusagen stattgefunden. Wie kommt das sozusagen da zusammen? Was für eine Stimmung beschreibt da Ernst Ottwald? Ich finde, man könnte da gleich eine Stelle aus dem Buch vorlesen, weil er ganz konzentriert beschreibt, was das für eine Stimmung in dieser Stadt ist, wo der soziale Konflikt auch während des Ersten Weltkrieges halt irgendwie ganz scharf hervorgekehrt wird. Ich würde das einfach mal vorlesen. Da schreibt er: In der Stadt Halle an der Saale haben sich schon von jeher alle sozialen und politischen Bewegungen besonders scharf ausgeprägt. Kaum in einer zweiten deutschen Stadt stoßen die gesellschaftlichen Extreme so unmittelbar auf einem engen Raum gegeneinander. Schon äußerlich. Es gibt keine abgeschlossenen vornehmen Viertel. Der Weg zu den Villenstraßen führt durch ein Arbeiterviertel. Der Volkspark, das Zentrum der meisten proletarischen Organisationen, liegt nur wenige Schritte von einem Diakonissenhaus und den Häusern einiger vornehmer Corps entfernt. Ein ungeheures Industrieproletariat ist rings um die Stadt angesiedelt. Im Süden nebelt das Leunawerk mit seinen gelben Rauchschwaden. Die Schacht- und Fabrikanlagen des Geiseltals ziehen sich endlos und ohne Unterbrechung durch eine verwüstete Landschaft. Zahlreiche Kalischächte, die Kupfergruben der Mansfeld AG, Zuckerfabriken, Maschinenindustrie, Papierfabriken geben einigen hunderttausend Arbeitern Brot. Und Halle ist gleichzeitig Sitz vieler großer Konzernverwaltungen. Generaldirektoren und Bankiers haben hier luxuriöse Villen, von deren Fenstern man wieder auf öde, graue Proletarierstraßen sieht. Behörden und Gerichte, Schulen und die Universität sorgen für ein ganzes Heer von Beamten. Die Universität wird im Frühjahr des Jahres 1919 von tausenden ehemaligen Offizieren besucht, die nun einen bürgerlichen Beruf ergreifen wollen. Dies alles drängt sich auf einem schmalen Raum zusammen, der von der Saale und dem riesigen Bahnhofsgelände begrenzt wird und der in seiner größten Ausdehnung nur etwa 3 Kilometer breit ist. In dieses Gewirr von Hass, Unruhe, Verbitterung und wahnsinniger Hoffnung wird an einem Märztage des Jahres 1919 die Nachricht eingeschleudert, dass das Freiwillige Landesjägerkorps unter Führung des Generals Merker in einigen Stunden von Braunschweig aus heranrücken wird, um die Stadt zu besetzen. Ich höre dieses Gerücht an einem Nachmittag in der Stadt und fühle ein angenehm aufregendes Gruseln, denn ich weiß, das bedeutet Kampf und Blut. Und ich bin 17 Jahre alt und fühle nichts außer dieser nicht unangenehmen Erregung. Und das ist auch irgendwie die Erregung, wenn man dieses Stichwort aufgreifen kann, mit dem die Hauptperson, die diesen Roman oder ja auch diesen Tatsachenbericht erzählt, irgendwie alle Dinge mitmacht. Also es ist gar nicht nur der Kapput, sondern es beginnt also schon damit, dass irgendwie, ja, es heißt, die Revolution bricht aus und sofort geht er in diesen Freikorps und beteiligt sich dann an der sogenannten Niederschlagung der Märzkämpfe, die, wie er darstellt, eigentlich gar nicht niedergeschlagen werden müssen. Alles tut er immer aus so einer Mischung aus Langeweile und cool, da geht jetzt was, ich kann mich irgendwie beteiligen, kann aus meinem drögen Leben ausbrechen und mich diesen Truppen anschließen. Ja, vielleicht zum Begriff der Märzkämpfe. Das ist, glaube ich, gerade in der Stadtgeschichte von Halle so ein bisschen verwirrend, weil es nämlich 2 Märzkämpfe gegeben hat. Das sind einmal die Märzkämpfe von 1919, über die er da berichtet, und das sind zum anderen die Märzkämpfe von 1921, die dann ein bisschen später eingesetzt haben und eigentlich eher so eine, revolutionäre Putschaktion der KPD gewesen sind. Der Hintergrund dieser ganzen Ereignisse ist ja die Novemberrevolution, und die Novemberrevolution ist ja wesentlich getragen worden, einerseits von einer riesengroßen Streikbewegung und andererseits eben davon, dass innerhalb der Armee, auch der kaiserlichen Armee, sozusagen die Revolution um sich greift, und was sich dann eben widerspiegelt darin, dass überall im ganzen Reich sich Arbeiter- und Soldatenräte halt bilden. Durch die Novemberrevolution ist ja dann die SPD an die Macht gelangt, das heißt, sie hat sich an die Spitze der Revolution gestellt, aber hat bald ein Interesse daran gehabt, eigentlich selber für Ruhe und Ordnung zu sorgen und das Weitergehen der Revolution zu unterbinden und erstmal ganz strikt halt irgendwie eine bürgerliche Republik zu errichten, was eben bedeutet hat, der Machtanspruch der Arbeiter- und Soldatenräte muss zurückgedrängt werden. Und das ist eben auch gerade in Halle passiert, und das sind eben diese Märzkämpfe von 1919, weil Halle, wie ich das schon gesagt hatte, besonders links gewesen ist. Die USPD, also diejenige ja, Absplitterung von der SPD, die eben gegen den Krieg gewesen ist und die weit links gestanden hat und eben auch ja, in der Rätefrage ein bisschen geschwankt hat, aber hier gerade hier in Halle eben diesen Rätegedanken sehr unterstützt hat. Es gab dann eben diesen Arbeiter- und Soldatenrat in Halle. Und es gab um Halle herum sozusagen ganz vehement von der Basis und von den Betrieben her die Forderung, wir müssen jetzt die Produktionsmittel sozialisieren und wir müssen die Räte in ihre Macht wirklich einsetzen. Und wollten das umsetzen, indem sie halt einen Generalstreik ausgerufen haben. Und das ist das, was die SPD dann eben versucht hat zu unterbinden. Und das ist der Grund, warum sie eben diese Freiwilligenkorps quasi ins Leben gerufen haben. Dazu muss man ja eben sagen, dass die Armee ja zu dieser Zeit selber ein unsicheres Element war, weil ja die Revolution mit von Teilen der Armee ausgegangen ist. Und jetzt musste eben die SPD-Regierung eben ein Mittel finden, wie können wir diese revolutionären Bestrebungen unten halten, niederschlagen, wenn wir uns auf die eigene Armee nicht verlassen können. Und haben dann eben diesen Weg gefunden zu sagen, okay, wir setzen überall Inserate auf, wo wir eben vaterlandstreue ehemalige Soldaten oder eben freiwillige Gymnasiasten und Studenten halt irgendwie suchen, die dazu bereit sind, diese revolutionären Bestrebungen niederzuschlagen. Und das sind eben diese Freikorps und Ernst Ottwald ist eben jemand, der sich eben zu diesen Freikorps dann auch freiwillig meldet. Übrigens zusammen mit Reinhard Heydrich, der dann später wichtiger Nationalsozialist wird und der auch hier in Halle auf dieses Stadtgymnasium ging, ja, wo Ottwald die Schule besucht hat und Heydrich war dort mit 15 Jahren, man weiß glaube ich gar nicht so genau, was der dort getrieben hat in diesem Freikorps. Nun war Ottwald in diesem Freikorps und später hat er ja so einen politischen, ja, radikalen Seitenwechsel unternommen. Mir ist jetzt nicht klar, sozusagen, also wahrscheinlich 1929 ist das Buch ja dann von ihm erschienen, aus welchem Blickwinkel er das heraus geschrieben hat. Also ne, er war sozusagen mal irgendwie überzeugt oder so erregt oder angetan dieser... Also Freikorpszeit sozusagen, aber aus welchem Blickwinkel ist denn eigentlich dieses Buch geschrieben? So kriegt man das sozusagen mit? Also er beschreibt es aus der Innenperspektive und wie wir das hier in der Passage schon gehört haben, er beschreibt halt die Begeisterung, die er selber gehabt hat oder auch diese dumpfe Stimmung oder das Gefühl, ich muss für Ruhe und Ordnung sorgen, was auch eben damit zusammenhängt, dass er eine ganz unsichere Stellung hat. Also er kommt aus einer mittelständischen Familie, wenn ich das richtig gelesen habe, geht ans Gymnasium und hat von daher ein Selbstbewusstsein mitbekommen, das ihn gegenüber den gewöhnlichen Arbeiter erhebt. Und daher kommt eine Angst vor der Revolution, weil er halt irgendwie sich vorstellt, was passiert, wenn Arbeiter sozusagen gesellschaftliche Belange mitbestimmen können. Dann kann ich in meiner Stellung, die ich ja nur geerbt habe, bedeute ich quasi gar nichts mehr. Und das ist dann eben diese Rolle als Soldat, die er dann eben hat oder als Freikorps, dass sozusagen in dieser Stellung er was bedeutet und sozusagen, wenn er für Ruhe und Ordnung sorgt, dann ist er eine Respektperson in der Uniform, in der in der Straße steht, bekommt er respektvolle Blicke. Später arbeitet er auch als Spitzel und im revolutionären Arbeitermilieu, bekommt dadurch Geld und kann sich eben sozusagen teuren Schnaps und Zigaretten leisten, die anderen gar nicht haben. Also sozusagen diese Teilnahme an dieser gegenrevolutionären Bewegung, die verspricht ihm quasi eine Stellung, die durch die Revolution in Frage gestellt ist und daher Ruhe und Ordnung. Es ist die Innenperspektive und man lernt ganz viel über dieses Milieu der Freikorps, später auch der studentischen Verbindung. Aber man bekommt natürlich auch schon Zweifel mit, die er sozusagen da einpflichtet und die ihn die ganze Zeit über auch irgendwie begleiten. Ja, Zweifel, die er einpflichtet und vor allem auch eine Rücksicht. Also man merkt, er macht das retrospektiv auf diese ganze Beschreibung seiner Jugend und versucht schon irgendwie zu analysieren, wie ist er da seiner Klasse verhaftet. Und das beginnt ganz am Anfang, dass er beschreibt, ja, wie dieser Arbeiterschaft in Halle sowas ganz Fremdes ist für ihn und auch für seine Lehrer, für alle Leute, die ihn umgeben als Autorität, ist das was, von dem man sich ganz unbedingt abgrenzen muss. Und auch als er dann später diese Spitzeltätigkeiten ausübt und auch immer wieder sagt, naja, ich habe da Sympathien empfunden für die Leute, die ich im Volkspark getroffen habe. Da gab es ein oder zwei Personen, die er da konkret rausnimmt, die ihn wirklich prägen und auch überzeugen an Argumenten, dann beschreibt er immer, wie diese Gedanken, wie er die versucht wegzudrängen quasi, also dieses Aufkeimende, da muss doch was dran sein und eigentlich kann ich mich damit identifizieren, mit deren Parolen und so, das muss er immer ganz weit wegschieben, also es geht irgendwie auch ganz viel um diesen Graben zwischen Bürgertum und Arbeiterschaft. Ja, und die Verdrängung ist auch ein gutes Stichwort, weil es ist nicht nur die Erinnerung ein Teil einer Lebensgeschichte, sondern es ist auch eigentlich eine psychologische Studie, genau eben über dieses Freikorps-Milieu, auch über das studentische Milieu, über das Milieu der studentischen Verbindungen. Und das ist dahingehend relevant, weil diese psychologische Studie, glaube ich, einen Teil davon einfangen kann, wie der Nationalsozialismus eigentlich entstanden ist, nämlich genau im Milieu der Soldaten, die aus dem Weltkrieg zurückgekommen sind, die sich sozusagen betrogen gefühlt haben, die an die Dolchstoßlegende geglaubt haben, die auch zum Teil sozusagen ganz lange in ihren Kasernen halt irgendwie warten müssen, eine unglaublich lange Weile empfinden und immer eigentlich nur darauf warten, dass sich endlich was tut, die eigentlich auch sozusagen gegenüber dem Kaiserreich gar keine Bindung mehr haben, auch keine Bindung gegenüber der restlichen Gesellschaft haben und in so einer Art isolierten Stellung sind, wo die Realität eigentlich gar keine Rolle mehr spielt, aber unglaubliche Feindbilder eben aufgebaut werden. Und in dieser Ungeduld, in dieser Langeweile, in diesem dumpfen Kriegsgefühl, in der Erwartung, bald passiert endlich was Großes, aus dieser Stimmung heraus konnte der Nationalsozialismus dann, glaube ich, ganz viele Leute für sich rekrutieren. Ja, auch in einem Antisemitismus, der irgendwie ganz normalisiert immer wieder durchscheint. Und wo kommt das Buch dann eigentlich an? Also so ne, über diese Stimmung haben wir jetzt ganz viel geredet, aber sozusagen Handlung, wo, könnt ihr da schon so ein bisschen einen Einblick geben, bis wohin zeitlich sozusagen auch dieses Buch reicht, Ruhe und Ordnung? Ja, das Interessante ist, dass sich das dann örtlich auch festmacht. Also Halle ist quasi die Stadt, in der Ernst Ottwald nie rauskommt aus diesen nationalen Kreisen, aus diesen bürgerlichen Kreisen. Und er sagt dann, ich musste erst diese Stadt verlassen, um mich auch emanzipieren zu können von meiner Position. Und ja, da kommt das Buch auch hin, dass er dann quasi als Student nach Jena geht, nachdem er eben auch hier in Halle ganz lang dieses Verbindungswesen mitgemacht hat und das auch eindrücklich schildert, wie es da einfach nur ums Saufen geht und die Leute so eine Doppelmoral leben. Genau, geht er quasi weg aus Jena, aber diese Frage, wie schafft er es eigentlich, ja, seine kommunistischen Ideen irgendwie selbst umzusetzen auch und sich anderen Kommunisten anzuschließen, die lässt dieses Buch ziemlich offen. Also das ist eher der Roman aus dem Leben der nationalgesinnten Jugend, wie dieser Untertitel sagt. Und wie er das schafft, quasi diesen Schritt davon wegzugehen, das ist zum einen eben der Schritt aus Halle, aber sonst bleibt es auch ziemlich offen. Mhm. Und was habt ihr über Halle so nochmal explizit aus diesem Buch für euch mitgenommen? Also wenn ihr jetzt durch die Stadt bewegt, habt ihr dann sozusagen Bilder aus dieser Zeit so ein bisschen durch dieses Buch auch mit vor Augen? Oder ne, wie... ja, eben abgesehen von dieser Stimmung in der Stadt oder den Part, den Lukas da auch schon so vorgelesen hat, wie sehr ist es damit auch nochmal so ein geschichtliches Zeugnis über die Stadt und die Wege, die man hier so unternommen hat und die Orte, die heute wie Volkspark und so weiter ja auch noch existieren, aber irgendwie so ein bisschen entkontextualisiert heute sind? Ja, ich glaube, es ist ganz bedeutsam, dieses Buch zu lesen. Also es sind einfach Orte, an denen man sich täglich bewegt und irgendwie ein bisschen was weiß man dann ja auch, also dass der Volkspark einfach eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Das ist ja, glaube ich, noch sehr bekannt, aber zum Beispiel ist so eine der ersten Kampfszenen, wird geschildert auf dem heutigen Joyeux-Curie-Platz, wo die Hauptpost immer quasi so eine Station der Freikorps war und das Stadttheater, in dem haben sich die Arbeiter verschanzt. Und dann wurde über diesen Platz, der ja heute irgendwie ganz schmuck bepflanzt ist mit Blumen, haben die Leute sich da beschossen irgendwie. Und das ist ja schon spannend zu lesen, weil einfach so die Historizität der Stadt dann irgendwie nochmal ganz anders erscheint, wenn man solche Tatsachenberichte im Kopf hat. Ein anderes Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass der Kommunistenführer Meseberg, der wurde in Halle erschossen und es gibt so eine kleine Eisenbrücke, die ist auch noch erhalten, auf der erschossen wurde. Da hängt auch eine Plakette aus der DDR-Zeit und es ist halt, naja, so Gedenkkultur, ne? Man fährt an dieser Plakette vorbei, aber wenn man dann mal gelesen hat, wie Ernst Ottwald schildert, dass er so von Weitem irgendwelche Schüsse hört und dann hört er irgendwelche Gerüchte und schreibt dann aber ganz detailliert darüber, wie hinterlistig dieser Mann dort auf der Brücke erschossen wurde, dann wird es natürlich alles sehr viel plastischer. Ja, und abgesehen davon, dass das Buch halt eben aus der Perspektive der Gegenrevolution geschrieben ist, bekommt man dadurch einfach mit, dass hier in der Stadt, in der wir halt leben, mal es revolutionäre Bestrebungen gegeben hat. Und das ist ja was, was einem irgendwie so ganz fern scheint irgendwie und was man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, gerade in Deutschland, wo man halt aber eben sozusagen dann mitbekommt und was einen vielleicht auch neugierig macht, dass dieser Geschichte zu entdecken, dass eben sozusagen in Deutschland es mal eine revolutionäre Massenbewegung gegeben hat und das eben auch zum Beispiel hier in Halle stattgefunden hat. Also, wer da mal einen Einblick nehmen möchte in das Halle von 1919, 1920 rum, kann in das Buch schauen von Ernst Ottwald, Ruhe und Ordnung, ein Roman, der eigentlich 1929 im Malik Verlag erschienen ist, dann aber auch neu aufgelegt wurde und zwar 2014 im Hasen Verlag, also auch einem hallischen Verlag erschienen. Ich habe gelesen in einer kommentierten Fassung, was haben euch irgendwie diese Kommentare da jetzt auch nochmal, weil ich habe, wie ich sehe, Christina, du hast auch die aktuelle, hast du die? Auch die Hasenverlagsausgabe, genau. Welche Bedeutung tragen jetzt irgendwie diese Kommentare noch zum eigentlichen Roman? Ich glaube, eine große. Also zum einen ist ja der Hasenverlag auch ein hallischer Verlag und es ist, glaube ich, auch dessen dort neu aufgelegt worden, weil es eben auch ein wichtiger Halle-Roman ist. Und man hat hinten drin neben vielen Kommentaren, die einem ganz genau sagen, die Brotfabrik, in der die unterkamen als reaktionäre Kämpfer, die war in der Merseburger Straße 106 und dann kann man da googeln, was ist heute in der Merseburger Straße dort und dort. Und man hat auch einen großen Fundus an historischen Fotos, die sehr gut recherchiert wurden. Man hat ganz viel Material auch zur Biografie von Ernst Ottwald. Und man hat damit natürlich gleichzeitig auch so eine starke Kontextualisierung, also die manchmal, glaube ich, schon fast ein bisschen die ganz zentralen politischen Botschaften und Analysen dieses Buches so ein bisschen auf Distanz bringt. Was ganz interessant ist, ist, dass hier auch das Cover drin ist, was ursprünglich im Malik Verlag von John Hartfield gestaltet wurde, 1929. Und da sind nochmal so Aufruf zum Eintritt als Freiwilliger, wer will Ruhe und Ordnung, der helfe. Also diese Schlachtrufe, auf die Ernst Ottwald sich bezieht, die sind da nochmal drauf. Und so ein Freikorpssoldat als Foto ist da kollagiert. Also da sieht man, dass in dieser Ausgabe 1929, da waren das einfach die alltäglich umgebenden Dinge, mit denen Leute was anfangen konnten und die dann aufgegriffen wurden. Ja, und durch die Kommentare bekommt man natürlich auch mit noch den weiteren interessanten Lebensweg halt von dem Ernst Ottwald, der ja im Umfeld dieses Malik Verlages halt gewesen ist und da Leute gekannt hat, sich mit denen ausgetauscht hat und zum Beispiel eben hat er ja mit Bertolt Brecht zusammen das Drehbuch geschrieben für den Film Coole Wampe, Wem gehört die Welt? Also sozusagen einer der Filme der deutschen Arbeiterbewegung, der eben die Freizeitorganisation der Arbeiterbewegung beschreibt und so weiter und aber auch ein tragischer Lebensweg, weil Ernst Ottwald ist ja ins Exil gegangen, mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten und hatte eigentlich vorgenommen, dann in die Sowjetunion zu gehen und dort eben als Schriftsteller zu wirken und sich an den Debatten um das Land zu beteiligen. Und er ist aber sozusagen dem Verdikt des sozialistischen Realismus dann unterlegen und ist jemand, der dann ja leider halt in einem Gulag ums Leben gekommen ist, in einem Arbeitslager, wo man halt irgendwie auch sehen kann, ja, er hat sozusagen sowohl, war er Antifaschist in der Weimarer Republik, als auch ist er ein Opfer gewesen halt eben von stalinistischen Säuberungen. Das kann man mit nachlesen in der kommentierten Verfassung von Fassung von Ruhe und Ordnung, einem Buch, das im Hasen Verlag erschienen ist, also dem hallischen Verlag hier von Ernst Ottwald. Eine Empfehlung von Lukas und Christina, die das Buch gelesen haben. Und wenn man dieses Buch dann so vor sich hat, empfiehlt sich auch ein Weg in den Mühlweg. Nicht nur, weil Ernst Ottwald da zu seinen Gymnasialzeiten gelebt hat, sondern weil sich genau dort das Literaturhaus Halle befindet. Ecke Bernburger Straße ist das und da befindet sich gerade drin eine Ausstellung zum Malik Verlag. Noch bis zum 20.10. kann man diese Ausstellung besuchen. Immer wenn es Veranstaltungen gibt im Literaturhaus, ist schon eine Stunde vorher auch schon offen und da kann man dann in die Ausstellung rein, in der sozusagen der Verlag der Weimarer Republik, der linke Verlag sozusagen ausgestellt wird und auch eine sehr visuelle Ausstellung. Man mag, also ne, man glaubt erstmal, okay, wie kann man den Verlag eigentlich ausstellen? Aber Christine hat ja gesagt, auch für Ruhe und Ordnung gab es quasi ein Cover von John Hartfield, also von der ja Collagen gemacht hat. Und ganz viele dieser Cover sind in dieser Ausstellung auch mit dokumentiert. Empfiehlt sich also mal ein Gang dahin ins Literaturhaus bis zum 20.10. Zum Malik Verlag. Und da kann man dann auch noch mal etwas über Ernst Ottwald erfahren.